Neuntes Kapitel. Was für Zufälle, sagte mein Vater, wobei er auf dem ersten Treppenabsatze sich umkehrte. Was für ein Kapitel von Zufällen legen uns nicht die Begebnisse dieser Welt vor Augen. Nimm Feder und Tinte, Bruder Tobi, und kalkuliere einmal richtig. Ach, ich weiß so viel von der Kalkulation, als das Geländer da. Er schlug dabei mit der Krücke darauf, die glitschte aber ab und versetzte meinem Vater einen derben Schlag vors Schienbein. Es war 100-1, rief mein Onkel Tobi. Ich meinte, sagte mein Vater und rieb sich das Schienbein. Ich meinte, du wüsstest nichts von Kalkulationen, Bruder Tobi. Ich kann nichts dafür, das ist Zufall. So ist das Kapitel um einen vermehrt, versetzte mein Vater. Nimm Feder und Tinte zur Hand und kalkuliere genau, Bruder Tobi, sagte mein Vater. Es wird herauskommen, wie 1.000.000:1, dass der Rand der Akkuschierzange so unglücklicherweise unter allen Gliedern meines Sohnes gerade auf das eine fallen und es niederdrücken musste. Es hätte Ärger werden können, versetzte mein Onkel Tobi. Das sehe ich nicht ein, sagte mein Vater. Wenn das Kind mit der Hüfte zuerst gekommen wäre, sagte mein Onkel Tobi, so wie das Dr. Slope für möglich gehalten hat. Mein Vater dachte eine halbe Minute nach, sah auf die Erde, berührte die Mitte seiner Stirn leicht mit dem Finger. Wahr, sagte er.